Es ist extrem wichtig, in einer Notsituation alle wesentlichen Daten durchzugeben und alles wegzulassen, was einen selbst belasten könnte. Da viele Menschen in Notsituationen geschockt sind, verlaufen solche Gespräche nicht immer zufriedenstellend. Damit ihr aber dennoch auf Notsituationen vorbereitet seid, müsst ihr euch nur folgendes Video ansehen. Ahoi liebe Kreditskeptiker, ich bin HD Sambarels und heiße euch zu meinem Mental Challenge Prodigy Monologies herzlich willkommen. Heute der Notruf. Hallo, ich wollte nur melden, dass mein Seitenspiegel kaputt ist. Das hier ist der Notruf, da müssen Sie in eine Werkstatt. Das geht leider nicht, da meine Reifen nicht die Fahrbahn berühren. Warum? Naja, das hat etwas mit dem Seitenspiegel zu tun. Mein Auto liegt darauf. Hatten Sie einen Unfall? Das ist Ihre Interpretation der Ereignisse. Wann war Ihr Ereignis? Vor gut 2 Stunden. Warum haben Sie dann nicht eher angerufen? Ich habe es auf Facebook gepostet, aber niemand hat reagiert. Okay, wo befinden Sie sich im Moment? In meinem Auto. Wo befindet sich Ihr Auto? Abseits der Straße. Welcher Straße? Schwer zu sagen, sie war grau mit Strichen in der Mitte, soweit ich mich erinnern kann. Ich frage mein Navi und schicke Ihnen dann das Foto per E-Mail. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Als Ersatzfahrzeug etwas auffällig, aber wenn Sie meinen... Sind Sie verletzt? Vermutlich. Das Blut in meinem Gesicht empfinde ich als starken Hinweis. Haben Sie Schmerzen? So könnte man es ausdrücken. Gibt es noch andere Verletzte? Hier in der Umgebung? Sind in den Unfall Personen verwickelt? Darauf können Sie sich verlassen. Mein Auto legt sich ja nicht selbst auf die Türe zum Schlafen. Wie viele Personen sind verletzt? Also hauptsächlich der Baum, der sich meinem Auto in den Weg gestellt hat. Ich empfehle einen Rettungsgärtner. Ich schicke Ihnen die Feuerwehr. Mann, Sie haben es aber drauf. Warum? Naja, es wird langsam wirklich warm hier. Brennt es bei Ihnen? Warum tun Sie so überrascht? Sie wollten mir doch gerade die Feuerwehr schicken. Um Sie aus dem Auto zu befreien. Fällen die auch Bäume? Ja, und jetzt sagen Sie mir, ob es brennt. Hier in der Umgebung oder irgendwo auf der Welt? In Ihrer Umgebung. Grundsätzlich schon. Das Haus, in dessen Wand mein Kofferraum steckt, steht in Flammen. Hat aber nichts mit dem Unfall zu tun. Seltsame Koinzidenz. Sie verstehen? Sind Menschen im Haus? Ich will meine Aussage ergänzen. Welche Aussage? Außer dem Baum gibt es höchstwahrscheinlich noch andere Verletzte. Wie kommen Sie darauf, wenn man fragen darf? Intuition gepaart mit Menschenverstand. Hä? Naja, es ist Hochsaison und das Hotel, in das mich dieser hinterlistige Baum geleitet hat, steht in Flammen. Wie konnten Sie ein ganzes Hotel anzünden? Nun, vielleicht war das Wort Kofferraum falsch gewählt. Warum? Mein Kofferraum ist eher ein Anhänger gefüllt mit Benzin. Was? Sie sind mit einem LKW mit Benzinanhänger in ein Hotel gedüst? Das ist Ihre Interpretation der Ereignisse. Was wäre eine andere Interpretation? Ach, wissen Sie, wer hat heutzutage schon Zeit, sich korrekt auszudrücken? Nur mal so am Rande, haben Sie mein Foto schon bekommen? Ich bin ja ein Saunamensch, aber langsam wird es wirklich unangenehm hier. Verbrennen Sie gerade? Ist eine Sicht der Dinge. Welche wäre eine andere? Gebacken, gebraten, versenkt, verkohlt, suchen Sie sich etwas aus? Ich habe Ihnen einfach alles hingeschickt, was wir haben. Alles? Ja. Rettung, Feuerwehr, Polizei? Polizei? Ach, wissen Sie, ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen. Ich glaube, ich komme mit der Situation auch alleine klar. Irgendwelche Ideen, wie ich aus meinem Lastwagen komme? Puh, warten Sie einfach nur auf die Rettungskräfte. Aber nur, weil Sie es sind. Also vielleicht geht der ein oder andere doch noch einmal die wichtigsten Punkte für einen Notruf in seinem Kopf durch. Jeder sollte die Notrufnummern sogar unter Stress auswendig kennen und wissen, was er zu sagen hat. Wer bin ich? Wo ist was passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Arten der Verletzungen treten auf? Ansonsten könnten geliebte Menschen sterben. Was sind eure Tipps für Notsituationen? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.